So, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Die Schulferien sind vorbei. Es geht weiter mit der Herrlichkeitslebensschule und ich würde sagen, wir gehen gleich von Anfang an voll auf Zug. Amen. Das ist wichtig, weil ganz wichtig ist bei dieser Herrlichkeitslebensschule immer wieder, dass wir nie, ich sag mal, einseitig uns nur auf das Aufnehmen der Lehre an sich ausrichten. Das ist nur ein Teil. Das Wort Gottes ist ein wesentlicher Teil, beziehungsweise das Wort an sich, die Worte sind ein wesentlicher Teil dessen, was Gott uns gibt. Aber genauso wichtig ist die Kraft und ist der Geist Gottes, der drauf ist. Amen. Es heißt, man könnte es so vergleichen, genauso wichtig wie es ist, dass du vom Wort Gottes isst, so ist es auch wichtig, dass du vom Geist Gottes trinkst. Amen. Jesus hat gesagt, wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm zu trinken gebe, der wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm zu trinken gebe, wird zu einer Quelle lebendigen Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Amen. Das heißt, wenn du von diesem lebendigen Wasser trinkst, dann bekommt all das, was du tust, auch durch das Wort Gottes, bekommt eine übernatürliche Substanz, die dem Ganzen überhaupt erst den Durchschlag verleiht. Amen. Die Glory Life Schule ist nicht nur eine Schule der Worte, sondern sie ist genauso eine Schule der Kraft und des Geistes. Und Lobpreis ist eine Zeit, im Lobpreis, wie man so schön sagt, machen wir ja Gott groß. Amen. Warum machen wir Gott groß? Weil wenn Gott groß ist, dann haben wir viel zu ziehen. Dann haben wir viel zu nehmen, dann haben wir viel zu empfangen. Ja? Jesus sagt in Matthäus 11, 12, ich habe es am Dienstag beim Erweckungs- und Füllabend zitiert, er sagt Matthäus 11, 12, dass wir unverschämt sein sollen im Nehmen von ihm, im Nehmen vom Reich Gottes. Die Gewalttätigen reißen es an sich. Das heißt, wir sollen wirklich unverschämt und ungeniert trinken von dieser himmlischen Substanz. Amen. Ich empfehle euch ja immer als Glory Life Schüler, weil wir an diesen Glory Life Abenden können wir ja nicht so lang Lobpreis machen, einfach damit wir noch zwei Lehrstunden auch machen können, was ja wichtig ist. Aber deswegen empfehle ich euch umso mehr auch zu diesen Dienstagabenden, wenn alle 14 Tage ist ja so ein Füllabend, Erweckungsabend oder ja auch Intensivabend ist aber auch im Prinzip ein Füllabend. Einfach auch zu diesen Dienstagabenden zu kommen, um euch wirklich auch im Geist zu füllen, um auch zu lernen. Viele Christen müssen überhaupt erst lernen, was es überhaupt heißt, vom Geist zu trinken. Ja. Die hören das oder du hörst es, ja, trinken vom Geist, aber du weißt gar nicht, was ist es eigentlich, wie mache ich das eigentlich? Und am besten gilt auch hier, wie bei allen anderen Sachen, learning by doing. Amen. Also indem du einfach in einen Erweckungs- und Füllabend gehst, lernst du mit anderen zusammen, lernst du, wie es geht, zu trinken und dich zu füllen. Amen. Aber natürlich auch hier an diesen Abenden ist ganz wichtig, wenn wir jetzt zum Anfang in diesen Lobpreis reingehen, diese kürzere Lobpreiszeit, ist trotzdem oder gerade umso mehr wichtig, dass du von Anfang an wirklich auf Zug gehst. Das heißt, dass du von Anfang an sagst, jawohl, ich ziehe die Kraft, ich ziehe die Substanz, ich gehe da voll rein, ich überlasse mich dieser Kraft. Wie zieht man die Kraft Gottes? Indem man sich ihr ausliefert vor allen Dingen. Ja? Indem man sich bewusst macht, ja, ich brauche die Kraft Gottes und ich übergebe mich ihr und ich überlasse mich ihr und ich lass es voll über mich drüber gehen und ich ziehe es mit all dem, was in mir ist. Die ganze Fülle, aus seiner Fülle heißt es, haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Amen. Sag mal, Gnade um Gnade. Amen. Das heißt, ziehen heißt, ich nehme mir das, was im Geist für mich bereits vorgesehen ist. Mach nochmal so. Sag Gnade um Gnade. Zuerst ist die Gnade noch oben, aber dann ist sie bei mir. Amen, weil ich sie mir ziehe. Das heißt ziehen. Zuerst ist sie noch im Geist irgendwo, aber durch mein Glauben ziehe ich sie mir. Und diese Bewegung mit den Armen ist einfach nur ein Symbol dafür, für das, was du im Geist tust. Also sagst du, ja, ich ziehe mir diese Fülle heute Abend. Halleluja. Und jetzt im Lobpreis gehen wir voll rein, gehen wir voll auf Zug. Es geht wirklich darum, die Kraft Gottes und den Geist Gottes aufzunehmen und wirklich einzutauchen in diesen übernatürlichen Lebensstrom. Amen. Seid ihr da dabei? Ja. Gut, los geht's. Kommt nach vorne, bewegt euch frei, machen wir die Tür zu. Ja, Halleluja. Und dann geht's los. Amen. Wow. Wow. Weißt du, das macht allen Unterschied der Welt. Ob du dieses Leben da draußen in der Welt, ob du es aus oder ob du es in, weißt du, als jemand, der in der Fremde ist, leben muss. oder ob du es aus deinem Zuhause heraus leben darfst. Verstehst du? Du bist in Christus, bist du nicht mehr in der Fremde, sondern du bist zu Hause. Das heißt, du bist in Christus nahe geworden. Das heißt, du lebst jetzt nicht mehr aus der Fremde heraus in dieser Welt. Du bist zwar vielleicht für diese Welt fremd, aber du bist in deinem Zuhause angekommen. Und dieses Zuhause ist die Herrlichkeit Gottes. Amen. Sag's nochmal zu jemandem neben dir. Dein Zuhause ist die Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Und aus diesem Zuhause heraus tust du alles, was du tust. All die Dinge, die er dir zu tun gibt. Halleluja. Zum Beispiel Kranke heilen. Amen. Ich lese euch zum Anfang kurz ein paar Zeugnisse vor von Glory Life Schülern aus der letzten Woche, was ich zugeschickt bekommen habe. Zum Beispiel von jemand, die schreibt, Roswitha hat im Februar bei einem Unfall vom Heilungsteam hier, die Milada, Roswitha hat im Februar bei einem Unfall das linke Handgelenk gebrochen. Sie wurde operiert und hatte in dem Handgelenk eine Metallplatte einoperiert bekommen. Seitdem konnte sie die Faust nicht richtig öffnen und nicht schließen und hatte ständige Schmerzen und angeschwollene Finger. Am 18. Juni, also letzten Sonntag, habe ich sie versetzt in der Zeit, es war im Anschluss an den Gottesdienst, habe ich sie versetzt in die Zeit, bevor dieser Unfall passiert ist. Traumata, Entzündung weggeschickt, Karpaltunnel, hier war die Narbe zu sehen, freigesprochen, im ganzen Handgelenk geboten, Nerven, Muskel, Sehnen etc. geheilt zu sein, auch Halswirbelsäule und ganze Wirbelsäule nach dem Unfall ausgerichtet. Nach dem Gebet, in dem sich Befreiung auch stark manifestiert hat, konnte sie ihre Faust wieder richtig öffnen und schließen und ihr Handgelenk frei bewegen, ohne Schmerzen. Halleluja. Preist den Herrn. Ist es nicht stark? Amen. Metallplatte war da einoperiert. Hammer. Halleluja. Sie kann sich wieder frei bewegen und ohne Schmerzen. Auch die Wirbelsäule wieder ohne Schmerzen. Halleluja. Die Jutta schreibt, im vergangenen Herbst durfte ich für meine Vermieterin beten, die Meniskusprobleme hatte und eine starke Schwellung im Kniegelenk. 3 Tage später war alles gut. Sie hat es aber ihrer Vernunft zugeschrieben und ihrer permanenten Schonung. Da ich aber wusste, wer die Heilung bewirkt und dass Gott alle Ehre bekommt, ließ ich es einfach so stehen und habe Gott immer wieder um eine neue Gelegenheit gebeten, wo er sich verherrlichen kann. Vorige Woche erzählte sie mir, dass sie seit einem halben Jahr vom Neurologen aus Medikamente nehmen muss, die dann nach der Einnahme eine starke Übelkeit auslösen, sodass sie sich dann hinlegen muss, weil nichts mehr geht. Ich fragte, ob ich für sie beten darf. Sie willigte ein und so legte ich meine Hand auf, setzte die Heilungskraft im Namen Jesus frei und befahl, dem Magen in die Ordnung Gottes zu kommen. Vorgestern habe ich sie gefragt, was die Magenprobleme machen, worauf sie mir zur Antwort gab. Sie habe sich am nächsten Morgen nach der Einnahme des Medikaments gleich hingelegt, weil sie wieder mit der eintretenden Übelkeit rechnete. Diese aber blieb vollständig aus, ist nicht wiedergekommen und vollständig verschwunden. Halleluja. Das ist schon heiß, ne, wenn du auf die Übelkeit wartest und sie kommt nicht. Ne? Heißes Feeling. Und hier noch ein ganz nettes Zeugnis vom Herrn. Ich habe es schon mal erzählt, aber nicht vorgelesen im Original. Ich weiß nicht, hier in der Schule habe ich es, glaube ich, noch gar nicht erzählt, mal sonntags. Das ist 2 Wochen alt jetzt. Das schreibt die Maike aus Hamburg, schreibt, ich habe da ein absolut tolles Wunder mit meinem Handy erlebt. Ich habe letzte Woche festgestellt, dass ich mein Handy schon sehr lange nicht mehr aufgeladen habe, um damit zu schreiben und zu telefonieren. Daraufhin habe ich dann meine Kontoauszüge genommen und bemerkt, dass ich das letzte Mal Ende Januar 2017 Geld direkt vom Konto auf mein Handy geladen habe. Sonst hat das Guthaben auf dem Handy immer nur einen Monat gereicht. Es war im Januar, jetzt schreibt sie im Juni. Ich habe dann gejubelt und bin immer noch ganz weg von diesem wunderbaren Wunder. Jesus, du bist echt so genial und ich bin super happy darüber. Das heißt, sie hat seit Januar hat sie immer von dem gleichen Guthaben runter telefoniert. Halleluja. Was eigentlich nur einen Monat reicht. Das ist doch der Hammer. Ein Zeugnis der Gunst im Bereich Finanzen hat die Astrid noch geschickt. Das ist allerdings ein bisschen zu lang, das lese ich jetzt nicht komplett vor. Aber da ging es um einen Autokauf, wo Gott ihr so viel Gunst gegeben hat, dass sie am Ende nicht nur die allerbesten Konditionen gekriegt hat, von denen es am Anfang hieß, dass sie die gar nicht kriegen kann, sondern hat sie am Ende sogar noch für 500 Euro Winterreifen kostenlos drauf bekommen und alle ihre Wünsche sind erfüllt worden, was das Auto betrifft. Also Hammer. Halleluja. Wir sind Günstlinge Gottes. Amen. Du bist ein Günstling Gottes und ich bin gerade in diesen Stunden, die ich halte, das letzte Mal zum Ende gekommen mit diesem ersten Grundlagenteil, Grundlagen des Herrlichkeitslebens. Ja. Es ging die letzten Wochen in meinen Stunden immer darum, was sind die Grundlagen dafür, dass wir tatsächlich als Christen dauerhaft in dieser Herrlichkeit Gottes leben. Und wenn du vielleicht jetzt neu eingestiegen bist zur Glory Life Schule, wir begrüßen auch alle Neuen. Ich weiß nicht, ist heute Abend hier auch jemand, der neu eingestiegen ist? Ja, ihr seid auch neu eingestiegen? Ja. Wenn du neu, herzlich willkommen, super. Wenn du die letzten Wochen neu eingestiegen bist, ich habe dem Tobias gesagt, wir lassen diese Videos und diese Botschaften von mir, von den letzten Monaten, die Botschaften werden ja immer so nach 2 Monaten werden die ja gelöscht, die durch sind praktisch. Ja. Aber wir werden dieses Thema, werden wir noch eine Weile drauf lassen, sodass alle, die jetzt auch noch eingestiegen sind, dass sie diese Grundlagen einfach nachhören können. Es ging da um wesentliche Grundlagen einfach, worum es letztendlich geht oder was, es ging um das Bewusstsein, um es ganz kurz zu sagen. Es ging um das Bewusstsein dessen, was Jesus für uns getan hat, was er aus uns gemacht hat und was er durch uns tun möchte. Es ging um den Kern der ganzen Bibel, was ist das Evangelium. Amen. Letztendlich geht es beim christlichen Glauben nicht um viele Gesetze und viele Regeln, sondern es geht letztendlich darum, ein Bewusstsein dessen zu haben, was in Jesus Christus durch sein Erlösungswerk vor 2000 Jahren bereits vollbracht worden ist, sodass wir nur noch darin wandeln brauchen. Amen. Wir haben uns darüber unterhalten, wer wir sind durch ihn, ja, nämlich neue Auferstehungsschöpfungen, neue Kreaturen, ganz neue Arten von Menschen eigentlich, eine ganz neue Art von Menschen, Söhne Gottes, Söhne wie er, wie Jesus der erste Sohn war, so sind wir Söhne, ja. Wir haben uns das angeschaut, weil nur wenn du ein Bewusstsein darüber hast, wer du bist, wirst du auch entsprechend leben, ja, dein Bewusstsein, das haben wir ausführlich besprochen, dein Bewusstsein wird dein Leben bestimmen. Und dein Bewusstsein muss bestimmt sein vom Evangelium und nicht von irgendwas anderem. Amen. 2017 ist ja das Jahr der Reformation, ja, wie wir alle wisst. Und weißt du, Reformation heißt nicht, dass man ab und zu mal auf die Wartburg geht und dort sich den Tintenklecks anschaut, den Luther da angeblich gegen die Wand gespritzt hat, sondern, was ja alles ganz nett und schön ist, habe ich mir auch schon mal angeschaut, aber Reformation im Kern heißt eigentlich, dass das Evangelium wieder ins Zentrum kommt, da wo es eigentlich hingehört. Amen, das ist Reformation. Das ist das Evangelium von Jesus Christus, was er vor 2000 Jahren für uns gemacht hat, was er aus uns gemacht hat und was er jetzt durch uns tut, dass das wieder ins Zentrum der Verkündigung der Kirche Jesu Christi gerückt wird. Das ist das, was damals in der Reformationszeit vor 500 Jahren passiert ist. Und preist den Herrn, es passiert 2017. Amen. Wir rücken das Evangelium wieder dahin, wo es hingehört, nämlich ins Zentrum. Die ganze Bibel wird verstanden, richtig verstanden, nur vom Evangelium aus. Halleluja. Nicht von irgendeinem, weißt du, nicht jeder Bibelvers für sich genommen hat die gleiche Bedeutung, sondern das Evangelium ist das Zentrum und von dort aus bekommt jeder Bibelvers seinen Platz und seine Bestimmung und seine Bedeutung. Und das, was Gott dir dadurch sagen will, wird vom Evangelium her definiert. Amen. Und das ist Reformation. Sag mal, danke Jesus für die Zeit der Reformation, in der ich leben darf. Halleluja. Das ist so gut. Weißt du, Reformation ist nicht 500 Jahre her. Preist den Herrn, deswegen brauchen wir auch kein Denkmal aufrichten in erster Linie, sondern wichtig ist, dass die Kirche tatsächlich in Reformation lebt. Weil der Teufel tut immer alles, weißt du, und er hat es auch die letzten 500 Jahre getan und er hat es auch die letzten 2000 Jahre versucht. Er tut alles, um das Zentrum vom Zentrum zu verdrängen und alle möglichen anderen Sachen wichtiger zu machen als das Zentrum, weil er genau weiß, was Paulus gesagt hat, dass das Wort Gottes, das Wort des Evangeliums, er sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch was? Gottes Kraft. Der Teufel weiß genau, dass das Evangelium die Kraft Gottes ist. Nicht einzelne Bibelverse sind die Kraft Gottes, sondern das Evangelium in seiner Gesamtheit ist die Kraft Gottes. Und je mehr du dir dieses Evangeliums bewusst wirst für dein Leben, umso mehr wirst du in dem Leben und wandeln, was es für dich vollbracht hat. Amen. Umso mehr wirst du in einem Bewusstsein wandeln, wer du bist in Christus. Umso mehr wirst du in dem Bewusstsein leben, was Jesus dir am Kreuz alles geschenkt hat und es auch in Anspruch nehmen. Ja, wir haben uns Psalm 103 angeschaut als eine prophetische Kurzform des Evangeliums, ja, in den letzten Wochen. Was wir durch ihn haben. Ja, und wir haben uns dann auch sehr ausführlich angeschaut, wo wir durch ihn hinversetzt sind. Also wo wir durch ihn zu Hause sind. Ich habe es dir gerade eben am Anfang gesagt, erinnerst du dich noch? habe sie zweimal wiederholen lassen. Frag mal deinen Nachbarn, wo bist du zu Hause? In der Herrlichkeit Gottes. Versetzt an himmlische Örter. Das ist dein Zuhause. Jesus ist aufgefahren und du mit ihm. Hör dir die Botschaft einfach nochmal an oder zum ersten Mal an, wenn du sie dir noch nicht angehört hast. Das ist das Evangelium. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass tatsächlich Johannes 14, 12 sich durch uns wiederum erfüllen kann. Nämlich, dass wir die Werke tun, die Jesus getan hat und noch größere darüber hinaus. Amen. Und wir haben uns die letzten Wochen schon einige größere oder wir haben uns einige viele größere Werke angeschaut, die Jesus durch uns tun möchte. Wir haben uns Wunder angeschaut, die im Raum der Herrlichkeit möglich werden und die teilweise sogar zu den Lebzeiten von Jesus, weil das Erlösungswerk noch nicht vollbracht war, er noch nicht aufgefahren war und damit die Herrlichkeit Gottes für diese Welt noch nicht zur Verfügung stand, Wunder, die sogar zu seinen Lebzeiten in dieser Form oder in diesem Umfang oder in diesem Maße oder wie auch immer noch nicht mal möglich waren. Wie zum Beispiel das Wunder der neuen Geburt. Ist ganz offensichtlich. Das war erst möglich, nachdem der Heilige Geist ausgegossen wurde. Ja, das ist eins der größeren Werke. Oder auch verschiedene kreative Wunder, die wir heute erleben, wie das neue Gliedmaßen wachsen oder sich bilden, neue Finger, Arme, Hände oder was auch immer. Es sieht man jetzt in der Bibel auch nicht direkt beschrieben, was nicht heißt, dass es nicht bei Jesus passiert sein kann, aber es ist ein Hinweis darauf, dass offensichtlich tatsächlich Johannes 14, 12 sich zu erfüllen beginnt. Ja? Wunder im Raum der Zeit haben wir uns angeschaut. Zurücknahme in der Zeit, übernatürliche Verjüngung, übernatürliche Auflösung. Wir haben uns angeschaut, übernatürliche Immunität. Wir haben uns angeschaut, Massenheilungen allein in der Atmosphäre, ohne Handauflegung. Wir haben uns angeschaut, Heilungen durch gesalbte Tücher, die einfach die Heilungskraft Gottes übertragen, durch die Abstrahlung von Trägern der Herrlichkeit und so weiter. Wir haben uns diese verschiedenen größeren Werke angeschaut auf der individuellen Ebene und wir haben uns das letzte Mal auch insbesondere, das glaube ich ist auch ein sehr wichtiger Aspekt gewesen, wir haben uns das letzte Mal diese größeren Werke angeschaut, die Jesus uns verheißen hat, sogar auf der nationalen und globalen Ebene. Ja, wir haben uns angeschaut, dieses größere Wunder, dass ganze Nationen zu Jüngern werden. Ja, er hat uns diesen Befehl gegeben. Jesus war nur gesandt zum Haus Israel, zum Volk Israel. Uns hat er gesandt in die Nationen, alle Nationen. Und nicht nur Bekehrte in alle Nationen zu machen, sondern alle Nationen, ganze Nationen zu Jüngern der Herrlichkeit Gottes zu machen. Und zwar durch geistliche Autorität, die wir wahrnehmen. Wir haben uns das letzte Mal angeschaut, dass Gott in dieser letzten Zeit Herrlichkeitszentren aufrichtet, weltweit, auch hier in Deutschland, Herrlichkeitszentren aufrichtet, die wie Regierungszentralen sind. Geistliche Regierungszentralen, ja? Nicht weltliche, die haben keine Panzer und keine Raketen und die haben auch nicht die Polizei auf ihrer Seite unbedingt, aber natürlich auch, sondern es ist eine geistliche Regierungsautorität, die Gott anvertraut hat, die Gott seinen Söhnen und Töchtern anvertraut hat. Herrschaft an himmlischen Orten, Römer 5, 17. Sie werden herrschen durch den einen, Jesus Christus. Amen. Herrschen über ganze Regionen, Städte, Nationen, Bereiche der Gesellschaft. Ich habe verschiedene Bereiche der Gesellschaft aufgezählt, über die wir Autorität haben und einnehmen sollen, wie zum Beispiel Politik, wie Wirtschaft, wie Erziehungswesen, wie Unterhaltungswesen, Kunst, Kultur, was hatten wir noch? Erziehung hatte ich schon gesagt. Was gibt's noch? Erinnert sich noch jemand? Schule haben wir schon gesagt, ja. Der ganze Bereich Kirche natürlich, der ganze Bereich Religion ist ein wichtiger Bereich, ja. Aber auch zum Beispiel Familie was Familienwerte angeht. Da sind wir gefragt, nicht in erster Linie im Natürlichen wirksam zu werden, obwohl das auch okay ist, aber in erster Linie im Geist wirksam zu werden. Das heißt wirklich, unsere Position der Autorität einzunehmen, unsere Position der Herrschaft einzunehmen und zu sprechen, und es geschieht. Amen. Zu sprechen in dem Bewusstsein, dass geschehen muss, was wir sagen. Amen. Viel wichtiger, als dass Christen sich beschweren über das, was alles schief läuft, ist, dass sie die Heerscharen des Himmels befehligen und sagen, hey, nieder mit diesen Geistern. Amen. Vernichtet diese Geister in Jesu Namen. Dass sie Autorität nehmen, dass sie sagen, nein, nicht in unserem Land. Nicht kein Gender Mainstreaming dominiert in unserem Land. Amen. Nein, in Jesu Namen, weil das ist ein dämonischer Geist. Das akzeptieren wir nicht. Wir jammern nicht, sondern wir sagen, okay, da ist ein dämonischer Geist aufgestanden, der muss genauso, wie er gekommen ist, wieder gehen. Amen. Halleluja. Amen. Schicki. Das heißt, wir haben Autorität. Wir haben Autorität über Bereiche, über die Gott uns setzt. Das Wort Gottes sagt, wenn du im Geringsten treu bist, wird er dich über vieles setzen. Amen. Das heißt, du beginnst mit deinem eigenen Leben Autorität zu nehmen. Du beginnst über deine eigene Seele Autorität zu nehmen und Gott wird deinen Aktionsradius immer weiter erweitern. Was nicht heißt, dass du irgendwann mal aufhörst, über deine eigene Seele Autorität zu nehmen, weil du sagst, jetzt bin ich schon weiter. Nein, das wirst du immer wieder brauchen. Das heißt auch nicht, dass du nicht über Nationen oder dass du nicht reinsprechen kannst in bestimmte Dinge, die der Heilige Geist dir zeigt, auch im größeren Bereich, wenn da in deiner eigenen Seele noch irgendwas ist, wo du gerade noch mit zu kämpfen hast. Das ist auch nicht der Punkt, verstehst du? Du musst nicht erst in dem einen Bereich vollkommen sein, um im anderen Bereich wirksam sein zu können, sondern Gott lässt dich auf allen Ebenen wirksam sein. Es gibt die individuelle Ebene, es gibt die persönliche Ebene, also du persönlich, dann die individuelle Ebene in Bezug auf einen anderen Menschen und dann gibt es die kollektive Ebene von ganzen Gruppen, Gemeinden, Kirchen und so weiter bis hin zur nationalen, regionalen, globalen Ebene, wo wir über ganze Bereiche, ganze Nationen Autorität anvertraut bekommen haben, in Jesu Namen. Amen. Sag mal, ich habe Autorität. Halleluja, ich bin ein mächtiger Sohn. Der Kleine ist der, der in der Welt ist. Aber der Große ist in mir. Und der ist viel größer. Halleluja. Amen. Und diese Autorität lernen wir wahrzunehmen, auch in dieser Glory Life Schule, überhaupt in einem Herrlichkeitszentrum wirst du trainiert darin, diese Autorität wahrzunehmen. Es ist eins der größeren Wunder, das Gott durch uns tun möchte. Jesus war beschränkt in seinen 3,5 Jahren Dienstzeit. Er hat sich noch nicht um die Politik gekümmert und nicht um die Wirtschaft gekümmert. Das war gar nicht sein Ding in der Zeit, sondern es ging ihm darum, wirklich die Kraft Gottes zu demonstrieren, die Liebe des Vaters zu demonstrieren und das Erlösungswerk zu bewirken. Aber jetzt sind wir da. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, jetzt bist du da. Und du tust die Werke, die Jesus tut und noch größere darüber hinaus. Halleluja. Und dann das letzte größere Werk, von dem wir gesprochen haben das letzte Mal, ist dann dieser übernatürliche Reichtumstransfer. Sag mal Reichtumstransfer. Wir haben uns angeschaut das letzte Mal, das Volk Israel im Alten Bund als ein Vorschatten auf das Volk Gottes im Neuen Bund hat diesen Reichtumstransfer erlebt. Wahrscheinlich das einzige Volk in der Menschheitsgeschichte, das jemals einen solchen übernatürlichen Reichtumstransfer von den Heiden hin zum Volk Gottes erlebt hat, als sie aus Ägypten ausgezogen sind. Ihr erinnert euch daran, es war ein absolutes Wunder. Aber ich glaube, das noch größere Wunder steht noch bevor, nämlich dass die Sünder ihren Reichtum dem Volk Gottes des Neuen Bundes abgeben müssen und dass dieser Transfer hin zur Gemeinde Jesu stattfindet. Amen. Halleluja. Und wir sind dabei. Wir sind dabei, da hineinzugehen. Wir sind dabei, das zu glauben. Das gehört zu diesem Herrlichkeitsleben. All das ist für dich vorbereitet. Und damit bin ich schon am Ende der Zusammenfassung. All das ist für dich vorbereitet in diesem Herrlichkeitsleben. Und alles ist einfach nur darauf zurückzuführen, dass Jesus vor 2000 Jahren in seinem Erlösungswerk das alles für uns bereits vollbracht hat. Amen. All das ist letztendlich alles das Evangelium, verstehst du? Das ist, Leben in der Herrlichkeit ist nicht irgendeine Sonderlehre, sondern es ist einfach das Evangelium. Amen. Er gab seine Herrlichkeit auf, damit wir in der Herrlichkeit leben. Das ist das Evangelium. Er wurde arm, damit wir reich würden. Er wurde zur Sünde, damit wir die Gerechtigkeit würden. Das ist alles das Evangelium, verstehst du? Wir müssen das volle Evangelium wieder ins Zentrum rücken. Das Evangelium wird oft verkürzt dargestellt. Ja, okay, das Evangelium bedeutet, dass dir Sünde vergeben wird. Das ist nur ein Teil. Oder andere sagen, ja, Sünde, ja, und dann aber auch noch Heilung. Ja, ist auch richtig, ist schon besser. Aber es beinhaltet noch viel, viel mehr. Wenn du ein tieferes Bewusstsein darüber möchtest, hör dir die letzten Stunden einfach nochmal an. Halleluja. Weil ich möchte heute Abend gerne zum zweiten Teil der Grundlagenlehre übergehen. Die Überschrift ändert sich jetzt etwas. Bisher war die Überschrift Grundlagen des Herrlichkeitslebens. Heute Abend beginnen wir mit dem zweiten Teil und die Überschrift heißt Grundlagen des Herrlichkeitsdienstes. Amen. Grundlagen des Herrlichkeitsdienstes. Es ist eine Sache, dir bewusst zu sein, was du hast in Christus und was dir zur Verfügung steht. Und es ist eine andere Sache, das, was dir bewusst ist und was du hast, fließen zu lassen, so dass es für andere Menschen fruchtbar wird. Und wenn du am Sonntag im Gottesdienst warst und hast du eine Predigt gehört über das Thema Geben macht glücklicher als Nehmen. Amen. Du hast eine Predigt darüber gehört, wie Gottes Verheißung darauf liegt, wenn wir lernen zu dienen, wenn wir lernen, anderen Menschen Gott weiterzugeben, sein Leben weiterzugeben, seine Herrlichkeit weiterzugeben, das übernatürliche Leben weiterzugeben. Es wird umso stärker in dir, je mehr du es fließen lässt. Und deswegen relativ jetzt noch zum Anfang, wir sind ja erst 2,5 Monate jetzt in dieser Herrlichkeitslebensschule, aber relativ zum Anfang möchte ich dir einfach diesen Aspekt wirklich tief in dich hineinschießen und gleichzeitig auch beginnen bereits, dich darin zu aktivieren, wirklich dieses Herrlichkeitsleben fließen zu lassen, weil im Endeffekt lebst du auf die Dauer, das habe ich am Sonntag auch gepredigt, du lebst oder du wirst dieses Herrlichkeitsleben auf die Dauer nur leben, wenn du es auch fließen lässt. Amen. Weil das Wort Gottes sagt, gib und es wird dir gegeben werden. Das heißt, wenn du es fließen lässt, fließt es dir wieder nach. Es ist interessant, dass Paulus in Epheser 4,12, also über Apostel, Propheten, Hirten, Evangelisten, Lehrer spricht, also über den fünffältigen Dienst, dass er nicht sagt, es ist die Aufgabe der Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, dem Volk Gottes bewusst zu machen, nur bewusst zu machen, was sie haben in Christus, sondern er sagt, es ist ihre Aufgabe, sie zuzurüsten zum Werk des Dienstes. Amen. Das heißt, zum Werk des Fließenlassens, sie zu befähigen, es ihnen so einfach wie möglich zu machen, dieses übernatürliche Herrlichkeitsleben fließen zu lassen. Amen. Und weiterzugeben, sowohl an die anderen in der Gemeinde, dient einander, heißt es auch im Wort Gottes, dient einander ein jeder durch die Gabe, die ihr empfangen habt. Ja, Galater 6, Vers 10 heißt es, wirkt allen gegenüber das Gute, werdet nicht müde darin, zu säen, im Guten zu säen, gute Werke zu säen, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Ja, das heißt, wir sind aufgerufen, dem Leib Christi mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat und Gott uns anvertraut hat, zu dienen. Amen. Das weiterzugeben, was Gott uns gegeben hat. Und wenn wir es weitergeben, sagt er, irrt euch nicht, was der Mensch sät, wird er ernten. Amen. Mit anderen Worten, du wirst Gutes ernten. Halleluja. Oft wird ja dieser Vers so als Drohung genommen. Irrt euch nicht, was der Mensch sät, das wird er ernten. Ja. Aber verstehst du, es gilt zuallererst mal im Positiven. Amen. Was, ja? Was du positiv säst, wirst du ernten. Wenn du Liebe säst, wirst du Liebe ernten. Wenn du deine Zeit säst für das Reich Gottes, dann wirst du Zeit ernten. Wenn du Kraft säst, wirst du Kraft ernten. Wenn du Heilung säst, wirst du Heilung ernten. Wenn du Finanzen säst, wirst du Finanzen ernten. Egal in welchem Bereich, was der Mensch sät, wird er ernten. Und das ist eine gute Sache. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, gute Sache. Also, wir dienen einander, wir dienen dem Leib Christi, erstens, und zweitens dienen wir den Menschen in der Welt. Amen. Matthäus 10, Vers 7 sagt Jesus, wenn ihr aber hingeht, wer von euch geht ab und zu mal hin irgendwo? Okay. Also, wenn ihr aber hingeht, sagt er, predigt und sprecht, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe gekommen, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Amen. Das heißt, du hast einen Dienst an der Gemeinde Jesu Christi, von der du selber ein Teil bist, und du hast einen Dienst an der Welt. Amen. An den Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und wir werden die nächsten Wochen jetzt einfach etwas darüber sprechen, über die Grundlagen dieses übernatürlichen Herrlichkeitsdienstes. Beziehungsweise, man könnte auch so sagen, ich werde dir einige Grundwerkzeuge zeigen, die Gott dir anvertraut hat, die er dir bereits jetzt schon anvertraut hat, die du hast, mit denen du effektiv dieser Welt dienst. Amen. Und auch der Gemeinde, deinen Geschwistern, effektiv dienst. Also das weiter fließen lässt. Und wir werden diese Dinge aktivieren, dann auch mehr und mehr in Heilung, Befreiung, Wunderwirkung, prophetischer Dienst und so weiter. Das heißt, es beginnt praktisch zu werden. Amen. Halleluja. Sag mal danke, Jesus. Heute Abend fange ich an mit der ersten Grundlage. Die erste Grundlage für dich, um die Herrlichkeit Gottes in dir fließen zu lassen. Du hast ja gelernt die letzten Wochen, die Herrlichkeit Gottes ist in dir. Du bist ein Sohn der Herrlichkeit, du bist zu Hause in der Herrlichkeit, du bist versetzt an himmlische Örter. Der die größeren Werke wirkt jetzt, nämlich der verherrlichte Christus, lebt in dir und so weiter. Du hast es gelernt, all das steht dir zur Verfügung, die größeren Werke stehen dir zur Verfügung. Du hast einiges über die größeren Werke gehört, wozu du bestimmt bist, das zu tun. Und jetzt ist ja nur noch die Frage, ja, wie lasse ich es jetzt fließen? Und das Erste, was Gott dir gegeben hat, das erste Entscheidende und sehr Entscheidende, was Gott dir gegeben hat, um das fließen zu lassen und um diese Herrlichkeitssubstanz um dich herum dorthin zu transportieren, wo sie gebraucht wird. Das Erste, was Gott dir gegeben hat, ist das Wort Gottes. Amen. Sag mal das Wort Gottes. Halleluja. Und zwar, immer wenn ich vom Wort Gottes rede oder wenn auch die Bibel vom Wort Gottes redet, dann redet sie nicht, das müssen wir immer auseinanderhalten, nicht nur von einzelnen Bibelversen. Verstehst du, es gibt Leute, die hauen irgendwelche Bibelverse irgendwelchen Leuten über den Kopf, aber das ist noch nicht unbedingt der Dienst, von dem die Rede ist. Amen. Sondern Paulus definiert das Wort Gottes ganz klar. Er definiert es nämlich folgendermaßen, er definiert das Wort, das er predigt, folgendermaßen, und zwar in Römer 10, Vers 9. Er sagt, das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Amen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Das Wort Gottes, das Wort des Evangeliums ist immer das Wort des Glaubens. Amen. Es ist immer das Wort des Glaubens. Manche sagen, ja, Wort des Glaubens, das ist irgendwie eine bestimmte Richtung im Leib Christi oder eine bestimmte Denomination oder wie auch immer. Ich sage dir, das Wort des Glaubens ist das Wort des Evangeliums. Per Definitionem der Bibel. Ja? Das heißt, es gibt gar kein anderes Evangelium. Ein Evangelium, das nicht das Wort des Glaubens ist, ist gar nicht das Evangelium. Weil das Evangelium, Paulus sagt, ich predige dieses Wort, das Wort des Glaubens. Ich predige nicht das Wort der Verdammnis, ich predige nicht das Wort des Gerichts, ich predige nicht das Wort des Gesetzes, sondern ich predige das Wort des Glaubens. Amen. Sag mal, ich predige das Wort des Glaubens. Dieses Wort alleine für sich genommen, dieses Wort des Glaubens, das das Evangelium ist und das hier in der Bibel aufgeschrieben ist, deswegen wird die Bibel als Gesamtes das Wort Gottes genannt, weil hier dieses Wort im Geist drin ist. Ja. Dieses Wort des Glaubens an sich hat in sich selber bereits die Kraft, Menschen radikal zu verwandeln. Alles zu verwandeln. Dieses Wort in sich, ohne mal von der Atmosphäre drumherum zu reden, ohne von speziellen Salbungen zu reden, hat dieses Wort in sich bereits die Kraft. Paulus sagt so in Römer 1, Vers 16, sagt er, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch die Kraft Gottes zum Heil jedem, der daran glaubt. Sowohl den Juden zuerst, als auch den Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, wie geschrieben steht, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ja? Mit anderen Worten, er sagt, dieses Wort des Glaubens, das ich predige, hat in sich bereits die Kraft, das Heil zu bewirken. Und wenn Paulus von Heil spricht, von diesem griechischen Begriff, den wir mit Heil übersetzen, dann steht da im Griechischen das Wort Soteria. Und dieser Begriff Soteria im Griechischen beinhaltet nicht nur Errettung nach dem Tod und nicht in die Hölle gehen, sondern in den Himmel, was es auch beinhaltet. Aber es beinhaltet es nicht nur, sondern wenn die Griechen von Soteria sprechen, dann meinen sie immer das Heil im völlig umfassenden Sinne. Das heißt, da ist alles beinhaltet. Alles, was du zum Heil brauchst. Vergebung, Gerechtigkeit, Heilung körperlich ist vollkommen mit drin. Wohl Stand des Wohlergehens in allen Bereichen gehört zum Heil von der Bibel her. Die Bibel, insbesondere auch die Juden, das Hebräische Denken, ist nicht so getrennt wie wir, dass wir sagen, ja, das eine ist das Natürliche und das andere ist das Geistliche. Wenn Juden zum Beispiel von Frieden sprechen, Shalom, das Wort Shalom im Hebräischen, ja, ist ein völlig umfassender Begriff. Das heißt nicht nur, ich empfinde Frieden in meinem Herzen, sondern das heißt so viel wie, es geht mir gut in allen Bereichen. Ich bin gesund, ich habe genug Geld, um mir alles zu kaufen, was ich brauche und so weiter und so fort. All das ist dieser Zustand. Und das ist auch das, was Heil bedeutet. Da ist alles mit drin. Mit anderen Worten, Paulus sagt, dieses Wort des Evangeliums in sich hat die Kraft, aus jedem Minus im Leben eines Menschen Plus zu machen. Amen. Vom Minus zum Plus war ja mal vor Jahren eine Aktion. Und das ist wirklich so. Das Wort Gottes macht aus jedem Minus Plus. Amen. Es hat in sich die Kraft. Pass auf, ich zeig's dir. Jesaja 55, Vers 10. Und da mauerst du einfach ein bisschen. Jesaja 55, Vers 10. Da heißt es, denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Amen. Das heißt, das Wort Gottes an sich, verstehst du, schon sogar zunächst mal, wir betrachten es einfach mal wirklich losgelöst, selbst wenn jemand das Wort Gottes auf den Lippen hat, der selber noch nicht mal glaubt, was ja möglich ist. Ich war in manchen Gottesdiensten, da wurde das Wort Gottes verlesen, aber der es gelesen hat, hat es gar nicht geglaubt, der war nicht mal von neuem geboren. Trotzdem hat dieses Wort Gottes an sich eine Kraft. Amen. Und zwar nicht nur irgendeine Kraft, sondern die Kraft zum Heil. Amen. Das heißt, die Kraft, aus jedem Minus in deinem Leben Plus zu machen. Wenn du den Menschen um dich herum das Wort Gottes, das Wort des Glaubens, das Wort des Evangeliums bringst, dann hat es in ihnen die Kraft, sie völlig zu transformieren. Amen. Dazu brauchst du keine besondere Ausbildung, du brauchst noch nicht mal eine besondere Salbung, sondern du brauchst einfach nur einen Mund, den du öffnest. Amen. Paulus sagt in Römer 10, sagt er so, das Wort ist dir nahe. Spricht er gerade im Zusammenhang mit dem Wort des Glaubens. Er sagt, dieses Wort ist dir nahe, nämlich in deinem Mund und in deinem Herzen. Amen. Das heißt, es wird mit deinem Herzen ergriffen und es wird mit deinem Mund ausgesprochen. Deswegen sagt er, mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Du ergreifst es mit deinem Herzen und du sprichst es aus mit deinem Mund. Und in dem Moment, wo du es aussprichst, bewirkst, wozu es gesandt ist. Das Wort nur in deinem Herzen ist schön für dich, aber das Wort, das du aussprichst, bewirkt, wozu es gesandt ist. Das Wort, das du aussprichst, hat erst die Kraft Gottes in sich, um bei anderen Veränderung zu bewirken. Allein dadurch, dass du jeden Tag einfach die Menschen um dich herum immer nur anstrahlst und einfach aus diesem tiefen Frieden heraus einfach lebst, den du hast durch Jesus, allein dadurch wird ihr Leben noch nicht verändert werden. Irgendwann kommt der Punkt, und ich sage damit nicht, dass du immer sofort reden musst, aber irgendwann kommt der Punkt, wo du deinen Mund öffnen musst, damit es für sie auch wirksam wird. Weil allein dadurch, dass du einfach immer der Sonnenschein bist, das baut sie zwar auf und es freut sie und sie sind gern mit dir zusammen, aber sie werden noch nicht verändert, bis zu dem Moment, wo das Wort des Glaubens aus deinem Mund und durch deinen Mund sie trifft und sie verändert. Amen. Halleluja. Johannes 1, Vers 1 bis 3 heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das ist der Hammer. Ja? Jesus war das lebendige Wort. Jesus ist das personifizierte Wort, der Logos. Ja? Das Wort Gottes ist Gott selber. Verstehst du? Deswegen hat es diese Power. Verstehst du? Das Wort des Evangeliums hat genau die Power, die Gott in sich hat. Der Gandhi hat es mal so gesagt, der war ja kein Christ, aber der hat gesagt über die Christen, diese Christen haben ein Wort, haben eine Botschaft, die, wenn sie die wirklich glauben würden und ihnen wirklich bewusst wäre, was diese Botschaft ist, die Power hätte, die ganze Welt in Stücke zu reißen. Aber sie sind nicht bewusst. Amen. Weil das ist die Power Gottes. Das Evangelium ist die Power Gottes, ist Gott selber. Amen. Es ist Gott selber, deswegen dieser Stellenwert. Das heißt, Psalm 107, Vers 20 heißt es, er sandte sein Wort und heilte sie. Schau. Das heißt, wie kommt Heilung in die Körper der Menschen? Ja, durch das Wort Gottes zunächst mal. Du hättest gar keine Grundlage für irgendeinen Heilungsdienst, wenn du nicht das Wort Gottes hättest. die Grundlage wäre sehr schwammig. Das wird dann esoterisch. Ja? Dann wird hier was geheilt, aber auf der anderen Seite wird jemand dafür depressiv, weil der Teufel hat nie was zu verschenken. Nur das Evangelium stellt sicher, dass es umsonst ist. Nur das Evangelium hat die Kraft, jemand umsonst vom Minus zum Plus zu verwandeln. Nur das Evangelium hat die Kraft, jemand, der krank ist, gesund zu machen, ohne Nebenwirkungen. Amen. Und dieses Evangelium hat in sich tatsächlich bereits die Kraft. Amen. Das heißt, allein wenn du jemand bewusst machst, dass Jesus vor 2000 Jahren für ihn körperlich, für seinen Körper, für seine Krankheiten, durch seine Wunden den Preis bezahlt hat, allein wenn du ihm das bewusst machst, hat das in sich bereits die Kraft, Kranke zu heilen. Wir haben es letzten Samstag in Nürnberg haben wir sehr stark erlebt, da habe ich eine Botschaft gepredigt, die ganz stark darauf basiert hat, dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Und Leute sind einfach geheilt worden am Ende, ohne dass ihnen jemand die Hände aufgelegt hat, ohne dass wir irgendwie über die Herrlichkeit Gottes haben wir noch gar nicht gesprochen gehabt, da sind sie schon geheilt worden, einfach nur, weil ihnen das Wort des Evangeliums bewusst wurde. Weil ihnen klar wurde, hey, meine Krankheit liegt nicht mehr auf mir, sondern sie liegt am Kreuz. Vor 2000 Jahren ist sie getragen worden, mit Jesus ins Grab hineingegangen und mit Jesus gestorben. Und jetzt habe ich ein neues Leben bekommen und diese Krankheit ist nicht mehr auf mir. Amen. Das Wort hat diese Kraft. Das Wort malt es dir vor Augen. Ja, 2. Korinther 4, 13 sagt Paulus, da wir aber denselben Geist des Glaubens empfangen haben, nach dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir, darum reden wir auch. Amen. Das heißt, dein Glaube wird vollendet in deinem Reden. Das ist die ganze Quintessenz der Errettung. Ja, Paulus sagt, wer mit seinem Herzen glaubt, dass Jesus aus dem Toten auferstanden ist und mit seinem Mund ihn bekennt als Herrn, der wird errettet. Das heißt, das ist das Schema sozusagen. Mit der Errettung ist dir das Schema gegeben für jeden anderen Bereich. Wer mit seinem Herzen glaubt, dass Jesus für ihn arm wurde, damit er durch seine Armut reich würde und mit seinem Mund bekennt, diese Tatsache bekennt, zum Beispiel bekennt Philipper 4,19, dass er all meinen Mangel erfüllen wird, gemäß seinem Reichtum in Christus Jesus. Wer das mit seinem Herzen glaubt und mit seinem Mund bekennt, der wird es erleben. Wer mit seinem Herzen glaubt, dass durch seine Striemen uns Heilung geworden ist und mit seinem Mund bekennt, dass er geheilt ist durch seine Striemen, der wird es erleben. Amen. Es ist immer das gleiche Prinzip. Wir haben geglaubt, darum haben wir geredet. Beziehungsweise wir glauben, so glauben wir auch wir, darum reden wir auch. Amen. Sag mal, ich habe einen Mund. Und auf den Lippen dieses Mundes liegt das Wort des Glaubens. Ja, es ist unendlich scharf und mächtig. Hebräer 4,12, die Macht des Wortes. Ja, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es scheidet durch zwischen Seele und Geist, Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Weißt du, wenn du eigentlich wirklich korrekt definieren solltest, was Leben im Geist heißt, hast du dich schon mal gefragt, was heißt eigentlich Leben im Geist? Viele Leute haben unterschiedliche Vorstellungen. Leben im Geist, denke ich, das heißt doch, ich lebe immer irgendwie so ein bisschen so leicht irgendwie. Verstehst? Irgendwie so. Ich schwebe einfach immer irgendwie. Das heißt Leben im Geist. Das heißt irgendwie immer so eine Wolke um sich herum haben oder so. Ja? Nein, wenn du es wirklich korrekt biblisch definierst, was Leben im Geist eigentlich heißt, dann heißt Leben im Geist einfach Leben gemäß dem Wort Gottes. Und zwar nicht gemäß irgendeinem Wort, sondern gemäß dem Wort des Glaubens. So zu leben, wie wenn das Wort des Glaubens tatsächlich die Wahrheit ist. Das heißt Leben im Geist. Das heißt, wenn das Natürliche noch nicht dem Wort des Glaubens entspricht, dann bleibe ich trotzdem stehen auf dem Wort des Glaubens. Ich glaube es mit meinem Herzen und ich bekenne es mit meinem Mund. Wenn das Natürliche sagt Krankheit, dann sagt das Wort des Glaubens Gesundheit. Leben im Geist heißt, weiter zu sagen Gesundheit, selbst wenn es noch nicht sichtbar ist. Das heißt Leben im Geist. Auf einer anderen Ebene. Leben im Geist heißt eben nicht leben nach deinen Gefühlen, nicht leben nach den Umständen, nicht leben nach dem, was du siehst oder hörst, sondern leben im Geist heißt einfach leben gemäß der Wahrheit des Evangeliums. Vielleicht hast du jetzt noch Mangel in deinen Finanzen, aber leben im Geist heißt, nein, mein Gott füllt all meinen Mangel aus gemäß seinem Reichtum in Christus Jesus. Durch seine Armut bin ich reich geworden. Hallo, ich bin reich. Es ist alles eine Bewusstseinssache. Du solltest dir ein Bewusstsein zulegen von Reichtum. Und das heißt jetzt nicht, dass du plötzlich, dass du mit den Geldscheinen um dich wirfst, sondern der entscheidende Punkt ist der, dass du ein Bewusstsein hast, hey, ich bin reich. Amen. Ich kann mir alles, ich muss mir nicht alles leisten, aber ich kann mir alles leisten. Alles, was wirklich, das heißt ja, er gibt uns alle Zeit in allem, alle Genüge. Amen. 2. Korinther 9, 8. Das sind ja die zwei Stellen, ne, für Wohlstand. Das kannst du dir merken. 2. Korinther 8, 9 und 2. Korinther 9, 8. Ja, 8, 9. Er wurde arm, damit wir durch seine Armut reich würden. Und 9, 8. Ziel, damit wir in allem, alle Zeit, alle Genüge haben und wir überreich sind zu jedem guten Werk. Leben im Geist heißt, gemäß der geistlichen Realität des Wortes Gottes zu leben. Du machst dir das Wort Gottes bewusst, indem du es studierst, indem du es meditierst, indem du es proklamierst und indem du danach handelst. Ja? Glauben heißt immer auch danach handeln. Ja? Jakobus 2, Vers 17 heißt es, der Glaube ohne das entsprechende Handeln ist in sich selbst tot. Ja, ist nur irgendwie ein Fürwahrhalten letztendlich. Ist eigentlich gemäß biblischer Definition gar kein Glaube. Es gibt zu viele Christen, die sagen dir, ja, ich glaube, dass Gott alles kann, theoretisch. Und wenn ich sie dann frage, so, und glaubst du jetzt, dass du jetzt geheilt wirst, dann sagen sie, ich hoffe es. Verstehst du? Das ist das Problem. Ja? Du sagst, ja, ich glaube, dass Gott kann mich heilen, absolut. Ja, glaubst du es jetzt, dass es jetzt tut? Ich hoffe es. Das ist nur ein Fürwahrhalten von bestimmten biblischen Tatsachen, ist aber nicht der eigentliche Glaube, weil der eigentliche Glaube handelt gemäß dem, was er glaubt. Das heißt, er bekennt es, er sagt, ja genau, Amen, jetzt. Markus 16, 17, diejenigen, die glauben, werden den Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Also du legst mir jetzt die Hände auf, also werde ich jetzt gesund. Was gibt es da zu fragen? Eigentlich müsste es so sein. Also wenn du jemand fragst im Heilungsdienst, glaubst du, dass du jetzt geheilt wirst, dann müsste der eigentlich antworten, was für eine Frage, du legst mir doch jetzt die Hand auf. Das wäre die Antwort. Das ist ein Bewusstsein des Wortes. Was für eine Frage, du legst mir doch jetzt die Hand auf. Und Markus 16, 17 heißt, diejenigen, die glauben, werden den Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Da steht nicht, sie werden manchmal gesund werden, wenn Gott Lust hat. Verstehst? Das ist ein Bewusstsein. Dieses Wort des Glaubens, wenn es dir bewusst wird, hat diese Kraft. Dieses Wort des Glaubens hat diese, wenn es den Menschen um dich herum bewusst wird, hat dieselbe Kraft, ihr Leben zu verwandeln. Wenn du einem Menschen, jetzt nehmen wir ein anderes Beispiel, wenn du einem Menschen, der ein Problem damit hat, sich selber zu vergeben zum Beispiel, weil er in der Vergangenheit irgendwas Schlimmes getan hat, wenn du diesem Menschen helfen willst, dann solltest du ihm bewusst machen, was das Blut Jesu Christi für ihn vollbracht hat. Amen. Dann solltest du ihm bewusst machen, dass dort am Kreuz, als Jesus am Kreuz war und er sein Blut vergossen hat, dass er dieses Blut sündlos vergossen hat. Ja, es war sündloses Blut, ja, sündloses Blut, weil der Same, der Jesus gezeugt hat, war nicht von menschlicher Art, sondern göttlicher Art. Und das Blut entsteht durch den Samen des Mannes. Das können dir die Mediziner erklären. Ja, also ist dieses Blut ein sündloses Blut und es ist für dich geflossen, um dich zu reinigen von jeder Schuld und von jeder Sünde. Das heißt, wenn du dieses sündlose Blut für dich im Glauben in Anspruch nimmst, dann bekommst in dem Moment du anstatt dem Blut Adams dieses selbe sündlose Blut. Das heißt, dir ist vergeben in dem Moment. Amen. Dir wird, damit muss man auch aufräumen, dir wird nicht vergeben, weil du deine Sünde bekennst. Dein Sündenbekenntnis ist nicht die Grundlage für Vergebung. Das ist eine falsche Interpretation von 1. Johannes 1, Vers 9. Dein Sündenbekenntnis ist nicht die Grundlage von Vergebung, sondern das, was Jesus für dich getan hat, ist die Grundlage von Vergebung. Das Blut Jesu Christi ist die Grundlage. Das Bekenntnis einer bestimmten Sünde ist nur eine Hilfe, um es dir bewusst zu machen. Es gibt aber so viele Dinge, die sind dir vielleicht überhaupt nicht bewusst und die werden dir auch nie bewusst, wo du irgendwas nicht aus Glauben getan hast, sagt der Paulus, ist es schon Sünde. Also es gibt so viele Dinge, die dir nicht bewusst sind. Wenn du da alles bekennen wolltest, würdest du den ganzen Tag nicht fertig werden mit Bekennen. Müsstest du jeden Gedanken, müsstest du ständig bekennen, sonst wäre es nicht los. Jesus hat eine viel einfache Erlösung geschaffen. Er hat dir einfach sein Blut gegeben, das dich reinigt. Das sagt, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns. Ständig. Wir sind ständig rein, weil das Blut Jesu geflossen ist. Halleluja, du machst dir das bewusst. Amen. Du machst dir das bewusst. Und je mehr du dir dieser Tatsachen bewusst wirst, umso mehr kann sich die Kraft des Wortes in deinem Leben entfalten. Und je mehr du diese Tatsache Menschen um dich herum bewusst machst, und deswegen ist es so wichtig, das ist das Wort des Glaubens auf deinen Lippen, umso mehr wirst du zu diesem Kanal für das Heil für die Menschen um dich herum. Allein das Wort, vergiss es nicht, das machen wir Schluss mit der ersten Stunde, aber das zum Schluss sage ich dir es nochmal, allein das Wort Gottes in sich gepredigt oder gesprochen. Es geht auch nicht darum, ob du jetzt eine Predigt jemand hältst, sondern allein das Wort Gottes, nur ein Satz des Wortes Gottes, hat die Kraft, wenn es sich bei der Person in dem Moment mit dem, was man Glauben nennt, verbindet. Das heißt, wenn er es ergreift für sich. Ja, wenn jemand eben zum Beispiel ein Problem hat, sich nicht vergeben zu können, und du bringst ihm dieses Wort der Versöhnung, du bringst ihm dieses Wort des Blutes Jesu Christi, du bringst ihm dieses Wort der Erlösung, und er sagt, in dem Moment, ich ergreife es, dann wird es in dem Moment wirksam. Es wird übrigens auch wirksam, selbst wenn er noch nicht mal bekehrt ist. Verstehst du? Wir denken immer, ja, damit irgendwas passieren kann im Leben der Menschen, müssen sie sich erst bekehren. Nein, das Wort an sich hat schon die Kraft. Sicherlich wird es so sein, je mehr sie die Wirksamkeit des Wortes erleben, umso mehr werden sie dahin gezogen werden, sich zu bekehren. Und es sollte auch so sein. Amen. Aber allein das Wort Gottes in sich hat diese enorme Kraft. Halleluja. Kannst du das sehen? Amen. Stehen wir mal auf zum Schluss dieser ersten Stunde zusammen. Sag einfach mal mit mir zusammen. Danke, Vater, für dein mächtiges Wort. Danke, dass du es uns als Menschen anvertraut hast. Dass du uns die Bibel gegeben hast, wo es drinsteht. Danke für dein Evangelium, das Wort des Glaubens. Danke, dass du es uns anvertraut hast, sodass wir es mit unserem Mund weitergeben können. Ich glaube mit meinem Herzen, dass dieses Wort des Glaubens auf meinen Lippen die Kraft hat, alles zu verwandeln. Wenn ich dieses Wort spreche, spricht Gott selbst. Und seine Kraft wird wirksam. Und mein eigenes Leben wird verwandelt. Und das Leben anderer Menschen wird verwandelt. Ich danke dir dafür, Jesus. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Amen. So ist das. Gott hat dir dieses mächtige Tool gegeben. Halleluja. Wir werden es uns das nächste Mal noch ein bisschen tiefer anschauen. Aber Gott hat dir dieses mächtige Tool seines Wortes gegeben. Und je mehr dir das bewusst wird, umso einfacher wird es für dich, alles zu verwandeln. Weil dann merkst du immer mehr, es hängt nicht von deinem Gefühl ab. Es hängt nicht mal von der Salbung nur ab. Es hängt auch nicht mal von der Atmosphäre ab. Wir werden auch darüber noch sprechen. Wir werden über Atmosphäre sprechen, weil auch das ist ein Tool, mit dem du Menschenleben veränderst und mit dem du Gott dienst. Wir werden sprechen auch über Salbung, weil auch das ist ein wichtiges Tool, das Gott dir gegeben hat, um zu dienen. Aber zunächst einmal musst du einfach sehen, allein das Wort an sich hat diese Power. Und allein wenn du schon auf dieser Ebene wirksam wirst, kannst du schon Gewaltiges bewirken. Amen? Halleluja. Gut, jetzt machen wir 10 Minuten Pause und dann kommt die zweite Stunde zum Thema die Autorität des Gläubigen. Halleluja.